Die kastalische Sitte, solcherlei Lebensläufe schreiben zu lassen, hatte manche Vorzüge, denn natürlich waren die meisten dieser imaginierten Vorexistenzen nicht nur Stilübungen und historische Studien, sondern auch Wunschbilder und gesteigerte Selbstbildnisse. Auch kam es des Öfteren vor, dass Studierende ihre Lebensläufe zu kritischen und revolutionären Auslassungen über Kastalien benutzten. So gaben diese Aufsätze für die Lehrer, gerade während der Zeit, in der die Studierenden die größte Freiheit genossen und keiner genauen Kontrolle unterlagen, oft wie nebenbei über das geistige und moralische Leben und Befinden der Verfasser überraschend deutliche Auskunft. Beim damals etwa 24-jährigen Josef Knecht nun hätte ein oberflächlicher Beobachter eine auffallende Vernachlässigung des Glasperlenspiels konstatieren zu können geglaubt. Wie sehr er damals aber bereits von der Anziehungskraft des Spiels der Spiele ergriffen worden war, hat er einige Jahre später in einem Brief seinem Kameraden und späteren Gehilfen Fritz Tegularius berichtet. Lass mich dich an jene Zeit, ja an einen bestimmten Tag erinnern, wo wir beide derselben Gruppe zugeteilt eifrig an unseren ersten Dispositionen zu Glasperlenspielen arbeiteten. Wir waren gerade bei dem heiklen Übergang von der Astronomie, Mathematik und Physik zu den Sprach- und Geschichtswissenschaften, und der Leiter, ein Virtuose in der Kunst, genoss es, uns begierige Anfänger auf das Glatteis unzulässiger Abstraktionen und Analogien zu locken. Zwar mit der guten Absicht, uns mit den Gefahren bekannt zu machen, aber ein wenig auch, um uns dumme Jungen auszulachen. Dennoch geschah es gerade bei einem seiner verzwickten Experimente, dass ich, während wir tastend und ängstlich ein halbwegs taugliches Spielproblem zu entwerfen versuchten, mit einem Schlage vom Sinn und von der Größe unseres Spiels ergriffen wurde. Ich begriff plötzlich, dass in der Sprache oder doch mindestens im Geist des Glasperlenspiels tatsächlich alles allbedeutend sei, dass jedes Symbol und jede Kombination von Symbolen nicht hierhin oder dorthin, nicht zu einzelnen Beispielen, Experimenten und Beweisen führe, sondern ins Zentrum, ins Geheimnis und Innerste der Welt, in das Urwissen. Jeder Übergang von Dur zu Moll in einer Sonate, jede Wandlung eines Mythos oder eines Kultes, jede klassische künstlerische Formulierung sei, so erkannte ich im Blitz jenes Augenblicks, bei echter meditativer Betrachtung nichts anderes als ein unmittelbarer Weg ins Innere des Weltgeheimnisses, wo im Hin und Wider zwischen Ein- und Ausatmen, zwischen Himmel und Erde, zwischen Yin und Yang sich ewig das Heilige vollzieht. In jenem Moment hatte ich zum ersten Mal die innere Stimme des Spieles selbst vernommen, seinen Sinn. Sie hatte mich erreicht und durchdrungen, und seit jener Stunde bin ich des Glaubens, dass unser königliches Spiel wirklich eine Lingua Sacra, eine heilige und göttliche Sprache ist. Vielleicht ist hier der Ort, auch jene andere Stelle aus einem von Knechts frühen Briefen an den Musikmeister mitzuteilen, die sich auf das Glasperlenspiel bezieht. Ich denke mir, dass man ein ganz guter, ja virtuoser Glasperlenspieler sein kann, ja vielleicht sogar ein recht tüchtiger Magister Ludi, ohne das eigentliche Geheimnis des Spieles und seinen letzten Sinn zu ahnen. Ja, es könnte sein, dass gerade ein Ahnender und Wissender, wenn er zum Fachmann im Glasperlenspiel oder dessen Leiter würde, dem Spiel gefährlicher werden könnte als jene. Die Innenseite nämlich, die Esoterik des Spiels, zieht wie alle Esoterik ins Ein und All hinab in die Tiefen, wo nur noch der ewige Atem im ewigen Ein und Aus sich selbst genügend waltet. Wer den Sinn des Spieles in sich zu Ende erlebt hätte, wäre eigentlich schon kein Spieler mehr. Er stünde nicht in der Vielfalt mehr und wäre der Freude am Erfinden, Konstruieren und Kombinieren nicht mehr fähig, da er eine ganz andere Lust und Freude kennt. Da ich dem Sinn des Glasperlenspiels nahe zu sein meine, wird es für mich und für andere besser sein, wenn ich das Spiel nicht zu meinem Beruf mache, sondern mich lieber auf die Musik verlege. Von dieser Äußerung Josefs muss der Musikmeister sehr beunruhigt gewesen sein, denn er hat ihm umgehend geantwortet. Ein Spielmeister oder Lehrer, der sich tatsächlich in erster Linie darum sorgte, Ob er auch dem innersten Sinn nahe genug sei, wäre ein sehr schlechter Lehrer. So habe ich, offen gestanden, meinen Schülern zeitlebens niemals ein Wort über den Sinn der Musik gesagt. Und wenn es einen gibt, so bedarf er meiner nicht. Dagegen habe ich stets großen Wert darauf gelegt, dass meine Schüler ihre Achtel und Sechzehntel hübsch genau zählten. Ob du nun Lehrer, Gelehrter oder Musikant wirst, habe die Ehrfurcht vor dem Sinn, aber halte ihn unter keinen Umständen für lehrbar. Josef Knecht hatte es also erlebt und geschmeckt, dass das Spiel wirklich in einem höchsten und heiligen Sinn gespielt werden könne. Aber er hatte zugleich auch gesehen, dass die Mehrzahl der Spieler und Schüler, ja selbst ein Teil der Leiter und Lehrer, keineswegs in jenem hohen und heiligen Sinn Spieler waren, dass sie in der Spielsprache nicht eine Lingua Sacra sahen, sondern eben nur eine geistvolle Art von Stenografie, dass sie das Spiel als eine interessante oder amüsante Spezialität, als einen intellektuellen Sport oder als einen Wettkampf des Ehrgeizes betrieben. Er hatte auch schon erfahren müssen, dass es für viele in Kastalien vor allem Technik, Wissenschaft und gesellschaftliche Institution sei. Kurz, Zweifel und Zwiespälte waren seither in ihm. Auf diese Weise war das Spiel zum Hauptproblem seines Lebens geworden. Sich seine Kämpfe aber durch wohlwollende Seelenhirten erleichtern oder bagatellisieren zu lassen, war er keineswegs gesonnen.